Erster hört dies, ihr Priester, und passt gut auf, ihr Israeliten, denn das Gericht betrifft euch, weil ihr in Mizpah und auf dem Tabor wie eine Falle für das Volk wart. Zweiter, ihr habt in Schittim tiefe Gruben gegraben, um andere zu fangen, weshalb ich euch nun alle zur Verantwortung ziehen werde. Dritter, ich kenne Ephraim genau und Israel kann sich nicht vor mir verstecken, da sie sich durch ihren Götzendienst unrein gemacht haben. Vierter, ihre Taten verhindern, dass sie zu ihrem Gott zurückkehren, weil ein Geist der Untreue in ihnen wohnt und sie den Herrn nicht mehr kennen. Fünfter, der Stolz Israels wird gegen sie aussagen, so dass Israel und Ephraim wegen ihrer Schuld fallen werden, und auch Juda wird mit ihnen stürzen. Sechster, wenn sie mit ihren Schafen und Rindern kommen, um den Herrn zu suchen, werden sie ihn nicht finden, weil er sich von ihnen zurückgezogen hat. Siebter, sie waren dem Herrn gegenüber treulos und haben Kinder gezeugt, die nicht zu ihm gehören, weshalb eine Katastrophe ihr Land zerstören wird. Achter, blast die Trompeten in Gibeah und Rama und ruft laut in Bethaven, damit Benjamin gewarnt ist, dass der Feind kommt. Neunter, am Tag der Bestrafung wird Ephraim zu einer Wüste werden, denn ich verkündige den Stämmen Israels die sichere Wahrheit. Zehnter, die Anführer von Juda sind wie Menschen, die heimlich Grenzsteine verschieben, weshalb ich meinen Zorn wie eine Flut über sie ausgießen werde. Elfter, Ephraim wird unterdrückt und das Recht wird missachtet, weil das Volk sich dazu entschieden hat, wertlosen Götzen zu folgen. Zwölfter, deshalb bin ich für Ephraim wie eine Motte, die Kleidung zerstört, und für das Haus Juda wie ein Wurm, der das Holz zerfrisst. 13. Als Ephraim seine Krankheit und Juda seine Verletzung bemerkte, baten sie den König Jareb von Assyrien um Hilfe, aber er kann euch nicht heilen. 14. Ich werde wie ein Löwe gegen Ephraim und Juda kämpfen, indem ich sie angreife und wegschleppe, ohne dass sie jemand retten kann. 15. Ich werde mich an meinen Ort zurückziehen, bis sie ihre Schuld einsehen und mich suchen, denn in ihrer Not werden sie sich nach mir sehnen.